Weihnachtssendergruppe Südost, Sender Belgrad, wir grüßen unsere Hörer. Leutnant Karl-Heinz Reintgen, der den Soldatensender Belgrad aus der Taufe hob und bis zum letzten Tag leitete, erzählt. 1941. Der Balkanfeldzug hatte begonnen. Ein Senderbetreuungstrupp, ein Leutnant und 5 Mann, fliegt von Potsdam aus mit einer Ju-52 an die Front. Zagreb, Agram, wird genommen. Es gelingt uns, den dortigen Sender für die Truppe und die Bevölkerung wieder in Betrieb zu setzen. Es macht uns Spaß. Das Funkhaus ist heil und verfügt über einen reichen Bestand an Platten. Mitten in diese Aufbauarbeit platzt schon nach wenigen Tagen ein Telex des Oberkommandos der Wehrmacht, Text: Sie übernehmen mit Ihrem Trupp sofort den Sender Belgrad von Passavant Major. Weiter geht's mit der Ju-52. Mit den einmarschierenden Truppen erreichen auch wir den Raum Belgrad. Ein Schlauchboot setzt uns über die Donau. Wir sind in der Stadt. Das Funkhaus ist zerstört. Nichts für einen Sendebetrieb. Schließlich landen wir in einem zwar zerstörten, aber doch für unsere Aufgabe geeigneten Studio einer jugoslawischen Nachrichtenagentur in der Miloša Velikog 16 im 5. Stock. Die Studiotechnik ist in Ordnung. Aber wo sind die Strahlungsanlagen des 20 kW Mittelwellensenders? Mit Hilfe von Einheimischen finden wir sie völlig intakt und in Betrieb im Moor bei Makisch. Eine PK-Einheit hatte bereits am Sendemast einen Ü-Wagen aufgebaut und sendete fleißig. Nur ungern verließen sie den Platz ihrer ersten Sendetätigkeit im Balkanfeldzug. Sie waren, wie wir, Rundfunkfachleute. Hier muss ich die Namen der Mitglieder des Senderbetreuungstrupps nennen. Walter Jensen, er war Sprecher beim Deutschlandsender. Hans-Jürgen Nierens, erster Fernsehintendant der Reichsrundfunkgesellschaft. Richard Kistenmacher, Conferencier und wahrscheinlich erster Disc-Jockey in der Rundfunkgeschichte, und die Techniker Franz Waldmann und Fritz Marzahn. Wir hatten sofort ein vollwertiges Programm auszustrahlen. Leichter befohlen als ausgeführt. Unseren Technikern gelang mit Hilfe serbischer Postleute zunächst die Durchschaltung von Makisch nach Belgrad ins Studio. Wir konnten also senden. Was? Nachrichten? Woher? Viele Probleme mussten wir lösen, um wieder eine Stimme im Äther zu sein. Als erstes fanden wir das Pausenzeichen. Es war ein Motiv aus Prinz Eugen, der edle Ritter, und zwar Stadt und Feste Belgrad. 54 Platten, es können auch ein paar mehr oder weniger gewesen sein, waren der Bestand unseres sogenannten Schallarchivs. Also 108 Titel standen für die Programmgestaltung 24 Stunden zur Verfügung und mussten natürlich mehrere Male am Tag eingesetzt werden. Dass die meisten Kompositionen nicht dem Geschmack der Soldaten entsprachen, versteht sich. Ein anderer Trupp hatte inzwischen mit seinen Geräten Nachrichten empfangen können. Immer, wenn er genügend Material beisammen hatte, fuhr ein Kapfahrer zu ihm und holte für uns Nachrichten. Sie wurden, um ganz aktuell zu sein, sofort in die Sendung eingespeist. Eine Kuhglocke ersetzte den Gong für das Zeitzeichen. Übrigens haben wir diese Glocke bis zum Schluss beibehalten. So machten wir also Programm. Auch die alten Orchester sammelten sich wieder. Es entstanden in kurzer Zeit ein großes Rundfunkorchester, aus dem auch ein Kammerorchester gebildet werden konnte, ein Blasorchester, ein Tanzorchester, aber auch ein serbisches Volksmusikorchester, ein Spezial-Tamburica-Orchester und schließlich ein Rundfunkchor. Damit war die Möglichkeit geschaffen, mit öffentlichen Veranstaltungen auch für die serbische Bevölkerung tätig und wirksam zu werden, denn das Programm des Senders war nicht nur für die Soldaten bestimmt. Für die serbische Bevölkerung wurden frühzeitig serbische Nachrichtendienste eingeführt, wobei sich die Redaktion besonders auf die serbische Mentalität einzustellen bemühte. Dazu kam eine eigene serbische Zeitfunksendung mit einer internationalen Presseschau. Trotz allem, wir brauchten Platten. Ich schickte Kistenmacher mit einigen Flaschen Slivovitz zur Unterstützung nach Wien zum dortigen Reichssender. Nach einigen Tagen kamen per LKW Kisten mit Platten, Inhalt, fast alles verbotene Platten. Das heißt Platten, die auf dem Index der Reichskulturkammer standen. Unter diesen Platten auch das Lied von der Lili Marleen. Wir spielten sie alle, verbotene und nicht verbotene. Und manchmal mussten wir die Namen der Komponisten ein wenig ändern. Mancher Soldat unserer Sendermannschaft wurde so zum Komponisten. Alle stürzten sich auf diese Kostbarkeiten. Jeder richtete sich mit der Zeit so ein kleines Geheimarchiv ein. Und es ging toll zu. Auch die Elektrola-Platte Lili Marleen erschien in jeder Sendung. Auf die Dauer war das nicht auszuhalten. Lili Marleen musste verschwinden. Ich habe sie verboten, die Platte in meinen Schreibtisch eingeschlossen, Schluss. Doch da hatte ich die Rechnung ohne die Soldaten im Südosten gemacht. Briefe über Briefe, Vorsprachen und Diskussionen verlangten die Rückkehr von Lili Marleen. Eines Tages kam ein Brief aus Hamburg. Da gingen uns die Augen auf. Wir waren in Deutschland zu hören, konnten also mit unseren Sendungen der Reichsrundfunkgesellschaft Konkurrenz machen. Und da hatten wir auch die entscheidende Idee. Jeden Abend 3 Minuten vor 10, also vor den Nachrichten, sollte die Lili Marleen als Visitenkarte des Senders ausgestrahlt werden. Vorher wollte ich mit den Hörern an der Front und in der Heimat plaudern, Grüße austauschen und Verbindungen herstellen. Am 18. August 1941 konnte ich dann zum ersten Mal ansagen, hier ist der Soldatensender Belgrad, wir grüßen unsere Hörer. Es wurde wirklich unsere Visitenkarte. Überall in Europa, in der Heimat und an beiden Seiten der Fronten wurden wir gehört. An Beliebtheit hatten wir die Sendung der Reichsrundfunkgesellschaft längst übertroffen. Etwa 1000 Mal habe ich diese Sendung, die im Wortteil immer länger wurde, gesprochen. Fred Raimond, Komponist der Operette Maske in Blau und zeitweilig Soldat bei uns im Sender, komponierte als Auftakt für die Sendung »Wir grüßen unsere Hörer« sinnvollerweise das Lied »Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei«. Wir haben auch diese Aufnahme zusammen mit Lale Andersens Lili Marleen auf Elektrola während der ganzen Zeit in Belgrad gespielt. Es hat viele Anfeindungen gegeben. Wehrzersetzung, Schmachtfetzen waren die offiziellen Bemerkungen von höchster Stelle. Bis eines Tages an mich ein Fernschreiben mit folgendem Inhalt kam. Lili Marleen, gesungen von Lale Andersen, ab sofort verboten, Unterschrift OKW, Wehrmacht, Propaganda. Zunächst haben wir es mit anderen Aufnahmen versucht, instrumental, dann gesungen von Dore Talmatsch oder von Maria von Schmedes, ohne Erfolg. Unsere Hörer wollten die richtige Lili Marleen, gesungen von Lale Andersen. Wir Belgrader waren uns einig, wir mussten entscheiden und ich glaube, wir haben richtig entschieden. Eines Abends ging ich mit dem Manuskript der Sendung unter dem Arm zunächst in die Technik. So beiläufig sagte ich zu unserem damaligen technischen Leiter, Ferger, haben Sie schon einmal eine Platte verwechselt? Strahlend antwortete er, jawohl, Herr Oberleutnant. Er wusste, was er zu tun hatte. Lili Marleen, gesungen von Lale Andersen, war wieder da und blieb, sehr zur Freude unserer großen Hörergemeinde, unserer Erkennungsmelodie bis zum Schluss. Berlin reagierte nicht. Uns Belgrader verfolgt das Lied nun schon über 40 Jahre. Es ist viel darüber geschrieben worden. Filme wurden produziert. Ja, es gibt viele Väter der Lili Marleen. Wer hat aber dieses Lied nun wirklich weltberühmt gemacht? Es waren unsere damaligen Hörer, die uns zwangen, die von mir abgesetzte Platte wieder täglich zu senden. So entstand die Sendung vom Belgrader Wachtposten, die Abend für Abend eine Brücke zwischen Front und Heimat schlagen wollte. Mit dir, Lili Marleen. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Das, liebe Kameraden, liebe Hörerinnen und Hörer, so lautete ja die übliche Anrede in Belgrad, das waren da eben zwei Stimmen, die untrennbar miteinander verbunden sind. Die Stimme von Lale Andersen und die vom jungen Belgrader Wachtposten. Eigentlich ziemlich paradox, denn wir Soldaten vom Belgrader Sender sprachen nie vom jungen Wachtposten, sondern wir nannten ihn den Alten. Wenn es hieß, der Alte ist da, dann ging alles auf Zehenspitzen. Und wenn man hörte, der Alte ist weg, dann machte man sich eben den obersten Kragenknopf auf. Denn der Alte war ja unser Boss. Seine Stimme war für Millionen von Hörern ein vertrauter Klang, genau wie die Musik, die wir brachten. Sie war ja der Hauptbestandteil unseres Programms. Macht nicht so viel Gequassel, pflegte der Alte zu sagen. Haut auf die Pauke und macht Musik. Und das taten wir denn auch. Thank you. Das war das Orchester Willi Stech mit der Ilse-Werner-Melodie »Wir machen Musik«. Willi Stech war ein hochkarätiger, hervorragender Pianist, der sich nicht nur der leichten Muse verschrieben hatte, dessen Platten wir immer und immer wieder im Programm hatten. Und hier kommt jetzt das musikalische Trostpflaster für alle, die der Krieg auseinandergebracht hatte. Und das waren ja wohl die meisten. Ganz bestimmt dir klar, dass ich doch der Allerbeste war. Suchst du auch woanders noch dein Glück, einmal kommst du doch zurück. Was immer auch geschehen mag, ich wart auf dich. Denke daran an jedem Tag, ich wart auf dich. Denke bei jedem Glockenschlag, ich wart auf dich. Denn ich lass den Glauben mir daran nicht rauben, einmal wirst du wieder bei mir sein, einmal wirst du wieder treu mir sein. Schenkst du mir auch heut noch keinen Blick, einmal kommst du doch zurück. Georg Schütz gehörte übrigens auch zum Personal des Belgrader Senders. Genau an dem Tag, an dem ich zum Sender kam, wurde er versetzt. Aber er hinterließ mir etwas sehr Wichtiges, seine Bettstelle. Schön eingelegen, sagte er. Und damit hatte er recht, er war ein sehr gewichtiger Mann. Und nun einer der beliebtesten schnellen Wechselschrittler, so nannte man das damals, einen wahren Super-Superlativ, die allerallerschönste aller Frauen. Thank you. Diese Melodie war im Belgrader Plattenarchiv vorhanden, stand im Fach Filmmusik, weil es das UFA-Tanzorchester war. Das Archiv befand sich im runden Eckturm des Sendergebäudes und wer darin nicht Bescheid wusste, der bekam auch ohne Slivovitz beim Plattensuchen eine Art Drehwurm. Wie gesagt, war das Fach Filmmusik besonders stark frequentiert. Der unerreicht gute Unterhaltungssprecher Hans Hellhoff füllte das Fach aus geheimnisvollen Quellen immer neu auf. So auch diese nostalgische Filmmelodie mit Camilla Horn. Das Leben von oben bis unten, ich habe die Menschen kennengelernt. Euch lockt noch der Rausch und der Reiz des Bunten, doch ich halte mich von Gefühlen entfernt, nur manchmal. Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein. Wenn die Kühle in meine Einsamkeit dringt, kommen ins Zimmer Schatten rein. Sie starren mich an und bleiben ganz stumm, da warte ich dann und weiß nicht warum auf ein Wunder, das mir Licht ins Dunkel bringt. Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein. Vergessen Sie jetzt bitte nicht, dass jedes Ding zwei Seiten hat. Auch diese Platte, bitte. Natürlich gab es in Belgrad von Anfang an einen besonderen Knüller, eine Importe sozusagen, die die Lanzer aus Frankreich kannten, wo das Lied von Lieschen Bolle gesungen wurde. So wurde Lucien Boyer von uns genannt und ihr großes Lied J'attendrai hatte bei uns etwas mehr Befehlscharakter und hieß »Kommt zurück«. Wer hätte das bei uns besser singen können als Rudi Schuricke? Du sprichst vom Abschied für kurze Zeit und bist schon morgen von mir so weit. Was sind schon Worte im Augenblick, was ein versprochenes Glück. Weil ich dich liebe, glaub ich an dich, doch willst das Schicksal, vergisst du mich, das darf nicht sein, tausendmal nein. Komm zurück, ich warte auf dich,

Von wie vielen Millionen wurden damals solche Melodien mitgepfiffen und gesungen? Das heißt, bei manchen Stimmen genierte man sich doch, denn solche Töne schaffte man einfach nicht. Da hörte man dann einfach zu, wie beim Blumenstrauß aus Nizza mit Erna Sack. Etwas, was manchen Lanzern auch beim Belgrader Sender äußerst schwer fiel, war das Briefeschreiben. Aber da gab es einsichtsvolle Erleichterungen. Beim Datum brauchte man nicht schreiben. Zur Zeit, wir haben als Sendergruppe Ostsender Belgrad angeschlossen, der Kurzwellensender Lili Marleen auf und so weiter und so weiter und so weiter. Da wäre ja überhaupt gar kein Platz mehr gewesen, um sich bei seiner Frau über den Spieß zu beschweren. Nein, man schrieb da einfach zwei Buchstaben, O, U, mit einem Punkt dazwischen, Ortsunterkunft, den so und so vielten. Und die Adresse, die brauchte man auch nicht zu schreiben, sondern nur eine Nummer. Also ich kann die heute noch auswendig, 23548. Das war die Feldpostnummer. Nur die Ausrede, ich hatte gerade keine Marke zur Hand, sonst hätte ich ja geschrieben. Die Ausrede, die zog nicht mehr. Denn Briefmarken brauchte man nicht. Es ging alles per Feldpost. Oder von der blonden Amelie, Missy, Marga, Rosmarie. Du weißt, dass keine dich vergisst, weil du so lieb zu allen bist. Immer war es so, alle machst du froh. Jahrelang hielten sich bei uns im Fach für Filmmusik zwei Spitzenreiter. Das war einmal Gustav Gründgens, Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, und ganz gegensätzlich Elfi Meyerhofer, deren Filme im An- als auch im Soldatenkino sah und singen hörte. Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König flehen, dass er sie beschütze, ziehen wir festlich angetan hin zu den Tavernen. Schlendrian, Schlendrian unter den Laternen. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da das, was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da. Es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht euch, Freunde, trinkt und fliegt und lacht und lebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit. Wenn der Morgen endlich graut hinter dunklen Scheiben und die Männer ohne Braut beieinander bleiben, schmieden sie im Flüsterton aus Gesprächen Bomben. Rebellion! Rebellion! In den Katakomben! Hey, die Nacht ist nicht allein zum Schlafen, die Nacht ist da das Geschehen. Ein Schiff ist nicht nur für den Abend, und die Nacht ist auch für den Leben. Berauschen, erste Weltmusik für mich. Eine süße Liebessymphonie, jeder Vogel singt, auf dem Radio klingt für mich die allerschönste Melodie. Heute singt die Welt ein Lied vom Glück für mich, und das Lied erzählt von dir und von mir. Mit der Liebdenfon, spielt mein Grammophon, von selber erklingt mein Klavier. Und zum Tanz geht jeder Schritt, mein Herz tanzt mit, auch dass es sowas noch gibt. Heute fällt mir gar nichts schwer, ich bin so sehr in dich verliebt. Heute macht die ganze Welt Musik für mich, eine süße Liebessymphonie. Liebe singt, meine Liebe singt, die herrlichste Melodie. Überall erklingen Geigen, singt mein Herz, du sollst dich schon weigen, so viel Seligkeit tut gut. Glücklich lausch ich diesen Tönen, mir so verschönen. Eine Flöte lacht und selbst die Pauke macht mir Mut. Heute macht die ganze Welt Musik für mich, eine süße Liebessymphonie. Jeder Vogel singt, auf dem Radio klingt für mich die allerschönste Melodie. Heute singt die Welt ein Lied vom Glück für mich, das Lied erzählt von dir und von mir. Mit der Liebdenfon spielt mein Grammophon, von selber erklingt mein Klavier. Und zum Tanz wird jeder Schritt, mein Herz tanzt mit, auch dass es sowas noch gibt. Heute fällt mir gar nichts schwer, ich bin so sehr in dich verliebt. Heute macht die ganze Welt Musik für mich, eine süße Liebessymphonie, und die Liebe singt, meine Liebe singt, die herrlichste Melodie. Da befand sich ein damals schon berühmter Komponist irgendwo im Osten, wo er seine Rolle als Lanzer absolvierte. Als der Schnee nun endlich weggeschmolzen war, im Frühling 1942, komponierte er so eine Art Trostlied für sich selbst und schickte das dem Soldatensender Belgrad. Was daraus wurde? Der Komponist hieß Fred Raimond und sein Lied von damals wurde zu einer Art Evergreen, fast so populär wie Lili Marleen. Auf Posten in einsamer Nacht, da steht ein Soldat und hält Wacht, träumt von Hanne und dem Glück, das zu Hause blieb zurück. Die Wolken am Himmel, sie ziehen ja alle zur Heimat dahin, und sein Herz, das denkt ganz still für sich, dahin ziehe einmal auch ich. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. Es geht alles vorüber. Und als sie voll Sehnsucht ihn rief, da schrieb er ihr gleich einen Brief. Liebe Hanne, bleib mir gut und verliere nicht den Mut. Denn gibt es auch Zunder und Dreck, das alles, das geht wieder weg. Und vom Schützen bis zum Leutnant, da ist die Parole bekannt. Es geht geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Doch endlich kommt auch mal die Zeit, auf die sich der Lanzer schon freut. Denn beim Spieß, da liegt schon sein unterschriebener Urlaubschein. Dann ruht er bei Hanne zu Haus, im Federbett gründlich sich aus. Darum fällt der Abschied doppelt schwer, doch sie sagt, jetzt wein ich nicht mehr. Jetzt weinst du nicht mehr. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei, auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. Manchmal, während dieses Pausezeichen erklang, saß da noch einer im kreisrunden Schallplattenarchiv des Belgrader Senders und suchte verzweifelt nach einem Knüller, den er noch in die Sendung bringen wollte. Und das war manchmal eine recht schweißtreibende Arbeit, denn inzwischen hatten sich 1942 mehr als 10.000 Platten angesammelt. Da griff man dann meist aus Verzweiflung zum alten, bewährten, da konnte nichts schiefgehen. Barnabas von Gezi war das mit dem nostalgischen Song »Bei dir war es immer so schön«. Diese nostalgische Note aber hatten damals schon viele unserer Musiken. Da gab es zum Beispiel einen Ur-Berliner, der eigentlich in Hamburg Ölkaufmann werden sollte. Aber das tat er nicht, sondern er ging zum Kabarett. Und er wurde der frechste, witzigste, bekannteste und unverschämteste der 8 Entfesselten. Und wenn man seine Stimme hörte, dachte man sofort zurück an seine Filme Drucksar, Es leuchten die Sterne, Die große und die kleine Liebe. Es war Rudi Godden. Wie viel Filme hatte er gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, ungezählte. Das ist eine Braut, die hat ein Mundwerk, nicht schön, aber laut. Und wenn wir beide uns zanken und streiten, dann kracht das Haus. Doch heute früh, da sagte sie auffallend leise, adieu mon ami, ich habe einen anderen und mit uns ist's aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist meine Braut geblieben? Niemand weiß, wie es geschah, plötzlich ist sie nicht mehr da. 7, 8, 9, 10, ach, wie ich mich nach ihr sehne, plötzlich macht sie mit mir Schluss, Hokus Pokus Filibus. Mancher brave Ehemann, ja, der lacht, wenn seine Frau verschwindet, doch ein Bräutigam wie ich ist froh, wenn er sie wiederfindet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ach, wo ist meine Braut geblieben? Niemand weiß, wie es geschah, plötzlich ist sie wieder da. Fünf, sechs, sieben, wo ist meine Braut geblieben? Niemand weiß, wie es geschah. Plötzlich ist sie nicht mehr da. 7, 8, 9, 10, ach, wie ich mich nachher sehne. Plötzlich macht sie mit mir Schluss. Hokus, Pokus, Fidibus. Mancher brave Ehemann, der lacht, wenn seine Frau verschwindet. Doch ein Bräutigam wie ich nachher schließlich froh, wenn er sie wiederfindet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist meine Braut geblieben? Niemand weiß, wie es geschah, plötzlich ist sie wieder da. Dass der Dichter Hans Leib außer Lili Marleen noch andere schöne Lieder schrieb, war dem Komponisten Norbert Schulze nicht entgangen. Eins seiner besinnlichsten Lieder war das von den 3 roten Rosen. Das, wie konnte es anders sein, auch von Lale Andersen gesungen wurde. Mit ihrer zarten Hand. Die duften hier, die welken hier. Und wenn sie welken, landen wir in einem fremden Land. Da steht ein Mädchen schon bereit, singt über über Land und Meer. Sie hat gewartet alle Zeit, o Abschiedsweh, o Herzeleid, o süße Wiederkehr. Warum du weinst, dein armes Herz entzwei. Lieb wohl, ade, es geht vorbei, und einmal wird es wieder Mai, und fast so schön wie einst, und fast so schön wie einst. Wohl, ade, es geht vorbei, und einmal wird es wieder Mai, und fast so schön wie ein, und fast so schön wie ein. Dein Herz ist viel zu groß für einen Mann allein. Dein Mund ist viel zu süß, dass ihn nur einer küsst. Du weißt ja selber nicht, wie schön du bist. Von dir geliebt zu sein, es wäre die höchste Seligkeit. Doch weiß ich ganz bestimmt, es wär nur für ganz kurze Zeit. Denn ach, du bist zu schön, du bist zu schön, um treu zu sein. Du bist zu schön für einen Mann allein. Ich schau mir oft die Frauen an und denke mir, was holt der Mann an einer Frau am höchsten schätzt. Und jedes Mal, da finde ich, die Treue ist ganz sicherlich die schönste Zier, doch nicht bei dir. Du bist zu schön, du bist zu schön, um treu zu sein. Dein Herz ist viel zu groß für einen Mann allein. Dein Mund ist viel zu süß, dass ihn nur einer küsst. Du weißt ja selber nicht, wie schön du bist. Von dir geliebt zu sein, es wär die höchste Seligkeit. Doch weiß ich ganz bestimmt, es wäre nur für ganz kurze Zeit. Denn ach, du bist zu schön, du bist zu schön, um treu zu sein. Du bist so schön für einen Mann. Du bist zu schön, um treu zu sein, hieß dieser Schlager, den wir der Lahne noch angehängt hatten. Mit der Treue haben auch die drei nächsten Stimmen, die Sie hören werden, zu tun. Als wir uns aus Belgrad planmäßig abgesetzt hatten und in nördlicheren Regionen, zum Beispiel in Wien, die Lili Marleen unentwegt weitersendeten, da brach eine erstaunlich produktive Zeit für uns Belgrader an. In Wien konnten wir mit den besten erreichbaren Künstlern und den bekanntesten Orchestern arbeiten, die bis zuletzt an unserer Seite blieben. Und dazu gehörte vor allem eine Frau, die uns alle nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit ihrer Erscheinung und ihrem heiteren Wesen verzaubert hatte. Das war Lissy Waldmüller. Einmal muss man sich entscheiden, wem man fürs Leben sich gibt. Man fragt sich leise, wer, doch es ist nicht so schwer, wenn man sich wirklich verliebt. Frag nicht, was wird aus uns beiden, das überlass nur der Zeit. Nütze den Augenblick, denn er kommt nie zurück. Morgen vielleicht tut's dir leid. Ich will dir gehören, nur für eine Nacht. Ohne viel Bedenken will ich dir meine Liebe schenken. Alles will ich geben, wenn du leben magst. Uns fürs ganze Leben wunschlos glücklich hat schon in Venedig glückliche Stunden verbracht. Wenn dort am Abend spät die Sonne schlafen geht und dann die Liebe erwacht. Weltenfern leuchten die Sterne auf die Lagunen im Meer. Und dann mit dir allein, das muss romantisch sein. Wenn ich doch schon bei dir bin. Alles will ich geben. Und noch einer war in Wien, der uns die Treue hielt bis zuletzt und den wir sehr verehrten. In dem schon ganz schön zerdepperten Wien sehe ich ihn noch wie heute über staubige, trümmerbedeckte Straßen entlang gehen, im eleganten, kurzen Ulster mit einem dunklen englischen Hut, in der behandschuhten Rechten einen Spazierstock schwingend, wie er da so auf den Eingang des Hotels Sacher zustrebte, wo er wohnte, weil er ausgebombt war, ein wandelnder Protest gegen die Zerstörung. Willi Forst. Unter einem Regenschirm am Abend hängt man sich zum ersten Male ein. Unter einem Regenschirm am Abend kann es Gott sei Dank nicht anders sein. Mancher Wunsch wird wach, manches Herz wird schwach, wenn es klopft, wenn es tropft auf ein Regendach. Und dann denkt sich so ein Regenschirm am Abend, sagt euch ruhig, du, ich deck euch zu, doch ist ihnen nicht darauf gefallen. So ein Regenschirm wird oft verachtet, verborgt, verpachtet, der Mensch ist roh. Dutzendweise sieht man die Schirme liegen, in letzten Zügen am Fundbüro. Doch ich will ihn ab heute umschmeicheln, bind ihm ein rosa Bändchen um und will ihn tagtäglich streicheln. Er weiß schon warum, denn unter einem Regenschirm am Abend und an einem Frühlingsabend hängt man sich zum ersten Male ein. Unter einem Regenschirm am Abend kann es Gott sei Dank nicht anders sein. Mancher Wunsch wird wach, manches Herz wird schwach, wenn es klappt, wenn es tropft auf ein Regendach. Und dann denkt sich so ein Regenschirm am Abend, sagt euch ruhig, du, ich deck euch zu. Der Wunsch wird wach, manches Herz wird schwach, wenn es klappt, wenn es tropft auf ein Regendach. Und dann denkt sich so ein Regenschirm am Abend, sagt euch ruhig, du, ich deck euch zu. Lissy Waldmüller, Willi Forst und jetzt der Träger der dritten Stimme, die auch in Wien noch mitmachte. Das war jemand, der plötzlich in unserem Produktionsbüro erschien, wo wir während der Luftangriffe unsere Manuskripte schrieben und Sendungen entwarfen, 2 Stock tief unter der Erde in einer der Katakomben der Franziskanergasse. Da stand er plötzlich vor uns, ganz bescheiden und etwas schüchtern, Peter Igelhoff. Du hast die schönste Nase, du hast den schönsten Mund, doch das ist zur Ekstase noch lange nicht für mich der Grund. Auch muss ich anerkennen, dein Grübchen unterm Kinn, ich könnt doch vieles nennen, worin verliebt ich bin. Doch ich bin jetzt ganz ehrlich und erkläre, das wäre alles nichts, wenn eins nicht wäre. Ich bin ganz verschossen in deine Sommersprossen, die Kleinen und die Großen sind meine Freund. Ich schau unverdrossen auf deine Sommersprossen, die Kleinen und die Großen zu jeder Zeit. Was lugt hervor am Ohr so klein, das kann ja nur ein neuer Sprössling sein. Hab ins Herz geschlossen, nur deine Sommersprossen, die Kleinen und die Großen sind meine Frau. Der Tiger schleicht im Dschungel zur Leopardin hin, doch macht er das im Dunkel, sonst merkt vielleicht die Tigerin und sieht er ihre Tupfen. So ist er halb verrückt, sein Herz beginnt zu hupfen und er ruft ganz entzückt. Es ist ja zwar gesprungen wie gehupft, doch lange nicht gestreift, so wie getupft. Ich bin ganz verschossen in deine Sommersprossen, die Kleinen und die Großen sind meine Frau. Ich schau unverdrossen auf deine Sommersprossen, die Kleinen und die Großen zu jeder Zeit. Was lugt hervor am Ohr so klein, das kann ja nur ein neuer Sprössling sein. Hab ins Herz geschlossen, nur deine Sommersprossen, die Kleinen und die Großen sind meine Freunde. Doch eines Tages, da kam sie an, die Haut war weiß wie Marzipan. Doch ich gehe fast zugrund daran. Ich war ganz verschossen in deine Sommersprossen, die Kleinen und die Großen waren meine Freunde. Ich sah unverdrossen auf deine Sommersprossen, die Kleinen und die Großen zu jeder Zeit. geschlossen, nur deine Sommersprossen, die kleinen und die großen, jetzt sind sie weg, sind weg. Ja, warte, warte, warte. Natürlich geht's noch weiter auf der anderen Seite. Da haben wir mal wieder einen mächtigen Dusel gehabt, dass wir hier auf der Platte noch Platz haben für eine ganz wichtige Stimme, die auch allabendlich im letzten Halbjahr zu hören war. Diese Stimme gehörte einer Sängerin, die mehrfach in Belgrad gastierte und mit uns Aufnahmen machte. Rosen blühen im Winter nicht, blühen im Sommer im Sonnenlicht. Der Text stammte von unserem Kommandeur Oberst Markgraf Krause. Der Komponist war Friedrich Mayer, der zum Stamm des Senders gehörte. Und die Sängerin hieß Kari Barnett. Als zum ersten Mal ihr Lied »Bitte schreib ein paar Worte« zu hören war, da schrieb eine Zeitung, sie sei die Sirene von Belgrad. Vielleicht überschwänglich und Lale Andersen verschweigend, aber hier ist sie nun, Kari Barnett. Und da war noch eine andere Platte, die mit der Zeit so oft gespielt wurde, dass sie immer wieder erneuert werden musste. Sie passte eigentlich zu jeder Sendung und jeder von den Programmleuten bemühte sich um sie. Da war Hannes Krüger, der sie unbedingt für die Melodie nach Mitternacht brauchte. Da kam aber Willi Opitz, der die Platte schon ins Programm gesetzt hatte. Und wenn dann die Platte vergeblich gesucht wurde, dann war sie bestimmt heimlich in die Schublade von Heinz-Rudolf Fritzsche oder Hans Hellhoff gewandert, weil die sie für eine andere Sendung brauchten. Die Platte hatte so einen passenden Namen. Sie hieß nämlich »Mit Musik geht alles besser«. Wer den Namen Hilde Seib hört, denkt sofort an Rotes Licht und an den Tango von damals. Das war aber auch ein Tango, der Tango in der Torno. Ich hab an dich gedacht, als der Tango notturno zwischen Abend und Morgen aus der Ferne erklang. Mein Herz ist aufgewacht, weil der Tango notturno eine zärtliche Kunde deiner Liebe mir sang. Dass du mein Schicksal bist, hab wohl glücklich empfunden, als in einsamen Stunden ich vor Freude geweint. Ich hab an dich gedacht, als der Tango notturno mit dem Zauber der Töne unsere Herzen vereint. Wie die Liebe wirklich ist, das könnte ich euch erzählen, denn ich kenne sie sehr gut. Ich weiß, dass sie schön ist und weiß, wie weh sie oft tut. Ich hab manchen Mann geküsst und hab ihn auch vergessen, weil ein anderer mich begehrt, ist einmal der Zufall den richtigen Mann mir beschert. Musik. Schicksal bin. Hab voll Glück ich empfunden, als in einsamen Stunden ich vor Freude geweint. Ich hab an dich gedacht, als der Tango Notturno mit dem Zauber der Töne unsere Herzen vereint. Da ein paar Belgrader von der Wasserkante stammten, wurde natürlich auch das Wasser nicht vergessen. Und da wir mit unseren Wellen eine ungeheure Reichweite hatten, da konnten wir auch, wie sagt man so schön, die Schiffe musikalisch versorgen. Und vielleicht auch ein paar unglückliche Seeleute, die man zur Infanterie geholt hatte. Sie wurden von Magda Hein und Lale Andersen getröstet. Möge du fliegst in die Heimat, grüß sie recht herzlich von mir. Zweite Reise war unbequem, die dritte Reise, die war gesund, die vierte Reise kamen wir alle auf den Hund. Oh Johnny, Gott ja nie. Einmal noch nach Bombay, einmal nach Shanghai, einmal noch nach Rio und einmal nach Hawaii. Einmal durch den Suez und durch den Panama, wieder nach St. Pauli, Hamburg, Altona. Der Käpt'n zischt mir einen schiefen Blick, der Stürmann zischt mir einen ins Genick, der Bootsmann zischt mir einen Klotz ans Bein, der Smutje zischt mir ein Klein aus dem Buddelein. Prost, Johnny! Prost, Johnny! Einmal noch nach Bombay, einmal nach Shanghai, einmal noch nach Rio und einmal nach Hawaii. Einmal durch den Suez und durch den Panama, wieder nach St. Pauli, Hamburg, Altona. Sie sahen eine Seekuh und die war blond. Sie haben sich bei Palmen und bei Eisbären besonnt. Sie überlebten manchen Hafen und Orkan, doch am schönsten sind die Mädchen auf der Reeperbahn. Oh, Johnny! Oh, Johnny! Einmal noch nach Bombay, einmal nach Shanghai, einmal noch nach Rio und einmal nach Hawaii. Einmal durch den Suez und durch den wieder nach St. Pauli, Hamburg, Altona. Das Fernweh wurde also auch gestillt. Für alle Berliner Hörer aber war das Mokka Efti ein Begriff, und zwar in erster Linie, weil da ein Orchester spielte, das ungeheuer populär war, das Orchester Adalbert Luther. Zu Zeiten des Belgrader Senders war das Mokka Efti natürlich längst geschlossen, und beim Urlaub sah ich Adalbert Luther auf einem Fahrrad zwischen Luckenwalde und Jenickendorf fahren. Ich hab ne Kartoffelquelle, rief er mir sehr eilig zu. Auf Wiedersehen, bis bald. Ein letztes Mal zum Abschied winken, schmerzt sie auch die Trennung noch, hoffen sie doch, nach jedem Abschied gibt's